SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. An den Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie gab es damals viele Männer von der Art Kapturax. Rings um das Alte Reich begannen sie zu kreisen, wie die schwarzen und feigen Vögel, die aus unendlicher Ferne einen Sterbenden eräugen. Mit ungeduldigen und finsteren Flügelschlägen warten sie sein Ende ab. Mit steilen Schnäbeln stoßen sie auf die Beute. Man weiß nicht, woher sie kommen, noch wohin sie fliegen. Die gefiederten Brüder des rätselhaften Todes sind sie, seine Künder, seine Begleiter und seine Nachfolger. Kapturak ist ein kleiner Mann von unbedeutendem Angesicht. Gerüchte huschen um ihn, fliegen ihm auf seinen gewundenen Wegen voran und folgen den kaum merklichen Spuren, die er hinterlässt. Er wohnt in der Grenzschenke, er verkehrt mit den Agenten der südamerikanischen Schifffahrtsgesellschaften, die jedes Jahr tausende russischer Deserteure auf ihren Dampfern nach einer neuen und grausamen Heimat befördern. Er spielt gerne und trinkt wenig. An einer gewissen gramvollen Leutseligkeit lässt das nicht fehlen. Er erzählt, dass er jahrelang den Schmuggel mit russischen Deserteuren jenseits der Grenze betrieben und dort ein Haus, Weib und Kinder zurückgelassen habe, aus Angst nach Sibirien verschickt zu werden, nachdem man mehrere Beamte und Militärs ertappt und verurteilt hatte. Und auf die Frage, was er hier zu machen gedenke, erwiderte Kapturak bündig und lächelnd: Geschäfte. Der Inhaber des Hotels, in dem die Offiziere logierten, ein gewisser Brodnitzer schlesischer Abstammung und aus unbekannten Gründen an die Grenze verschlagen, machte den Spielsaal auf. Er hängte einen großen Zettel an die Fensterscheibe des Cafés, der verkündete, dass er Spiele jeder Art bereithalte, eine Musikkapelle allabendlich bis in die Morgenstunden konzertieren lassen werde und Tingeltangelsängerinnen von Ruf engagiert habe. Die Renovierung des Lokals begann mit den Konzerten der Musikkapelle, die aus 8 zusammengeklaubten Musikern bestand. Später traf die sogenannte Nachtigall aus Maria Hilf ein blondes Mädchen aus Oderberg. Sie sang Walzer von Leha, dazu das gewagte Lied »Wenn ich in der Liebesnacht in den grauen Morgen wandre«. Ferner als Zugabe: »Unter meinem Kleidchen trage ich rosa Dessous«. Also steigerte Brodnitzer die Erwartungen seiner Kundschaft. Es erwies sich, dass Brodnitzer neben den zahlreichen kurzen und langen Kartentischen in einer schattigen und verhängten Ecke auch einen kleinen Roulette-Tisch aufgestellt hatte. Hauptmann Wagner erzählte es allen und weckte Begeisterung. Den Männern, die seit vielen Jahren an der Grenze dienten, schien die kleine Kugel, und viele hatten noch nie ein Roulette gesehen, eine jener zauberischen Gegenstände der großen Welt, mit deren Hilfe der Mensch schöne Frauen, teure Pferde, reiche Schlösser auf einmal gewinnt. Wem sollte sie etwa nicht helfen? Die Kugel. Alle hatten kümmerliche Knabenjahre in der Stiftsschule verlebt, harte Jünglingsjahre in den Kadettenanstalten, grausame Jahre im Dienst an der Grenze. Sie warteten auf den Krieg. Statt seiner war eine Teilmobilisierung gegen Serbien gekommen, von der man ruhmlos in die gewohnte Erwartung des mechanischen Avancements zurückkehrte. Manöver, Dienst, Casino, Casino, Dienst, Manöver. Sie hörten zum ersten Mal die kleine Kugel rattern und wussten nun, dass das Glück selbst unter ihnen rotierte, um heute den und morgen jenen zu treffen. Fremde, blasse, reiche und stumme Herren saßen da, wie man sie niemals gesehen hatte. Eines Tages gewann Hauptmann Wagner 500 Kronen. Am nächsten Tag waren seine Schulden bezahlt. Er bekam in diesem Monat zum ersten Mal nach langer Zeit seine Gage unversehrt, ganze 3/3. Allerdings hatten Leutnant Schnabel und Leutnant Gründler je 100 Kronen verloren. Morgen konnten sie 1000 gewinnen. Wenn die weiße Kugel zu laufen begann, so dass sie selbst wie ein milchiger Kreis aussah, gezogen um die Peripherie schwarzer und roter Felder, wenn die schwarzen und roten Felder sich ebenfalls vermischten zu einem einzigen verschwimmenden Rund von unbestimmbarer Farbe, dann erzitterten die Herzen der Offiziere und in ihren Köpfen entstand ein fremdes Tosen, als rotierte in jedem Gehirn eine besondere Kugel und vor ihren Augen wurde es schwarz und rot, die Knie wankten, obwohl man saß, die Augen jagten mit verzweifelter Hast der Kugel nach, die sie nicht erhaschen konnten. Nach eigenen Gesetzen fing sie schließlich an zu torkeln, trunken vom Lauf und blieb erschöpft in einer nummerierten Mulde liegen. Alle stöhnten auf. Auch wer verloren hatte, fühlte sich befreit. Am nächsten Morgen erzählte es einer dem anderen. Und ein großer Taumel ergriff sie alle. Immer mehr Offiziere kamen in den Spielsaal. Aus unerforschlichen Gegenden kamen auch fremde Zivilisten. Sie waren es, die das Spiel beheizten, die Kasse füllten, aus Brieftaschen große Scheine zogen, aus Westentaschen goldene Dukaten, Uhren und Ketten und von den Fingern Ringe. Alle Zimmer des Hotels waren besetzt. Die schläfrigen Droschken, die immer auf ihrem Standplatz gewartet hatten, mit den gähnenden Kutschern am Bock und den mageren Schindmähren davor, wie nachgemachte Fuhrwerke im Panoptikum. Auch sie erwachten. Und siehe da, die Räder konnten rollen. Die mageren Mähren trabten mit klappernden Hufen vom Bahnhof zum Hotel, vom Hotel zur Grenze und wieder zurück ins Städtchen. Die verdrossenen Händler lächelten, lichter schienen die dunklen Läden zu werden, bunter die ausgelegten Waren, Nacht für Nacht sang die Nachtigall von Maria Hilf, und als hätte ihr Gesang noch andere Schwestern geweckt, kamen nie gesehene, neue, geputzte Mädchen ins Café, man rückte die Tische auseinander und tanzte zu den Walzern von Leha. Die ganze Welt war verändert, ja, die ganze Welt. An anderen Stellen zeigten sich sonderbare Plakate, wie man sie hierorts noch niemals gesehen hat. In allen Landessprachen fordern sie die Arbeiter der Borstenfabrik auf, die Arbeit niederzulegen. Die Borstenfabrikation ist die einzige armselige Industrie dieser Gegend. Die Arbeiter sind arme Bauern. Ein Teil von ihnen lebt im Winter vom Holzhacken, im Herbst von Erntearbeiten. Im Sommer müssen alle in die Borstenfabrik. Andere kommen aus den niederen Schichten der Juden. Sie können nicht rechnen und nicht handeln. Sie haben auch kein Handwerk gelernt. Weit und breit, wohl 20 Meilen in der Runde, gibt es keine andere Fabrik. Für die Herstellung von Borsten bestanden unbequeme und kostspielige Vorschriften. Die Fabrikanten hielten sie nicht gerne ein. Man musste Staub- und Bazillenabsondernde Masken für die Arbeiter anschaffen, große und lichte Räume anlegen, die Abfälle zweimal täglich verbrennen lassen und anstelle der Arbeiter, die zu husten anfingen, andere aufnehmen. Denn alle, die sich mit der Reinigung der Borsten abgaben, begannen nach kurzer Zeit Blut zu spucken. Die Fabrik war ein altes, baufälliges Gebäude mit kleinen Fenstern, einem schadhaften Schieferdach, umzäunt von einer wildwuchernden Weidenhecke und umgeben von einem wüsten, breiten Platz, auf dem seit undenklichen Jahren Mist abgelagert wurde, tote Katzen und Ratten der Fäulnis ausgeliefert waren, Blechgeschirre rosteten, zerbrochene irdene Töpfe neben zerschlissenen Schuhen lagerten. Ringsum dehnten sich Felder voll vom goldenen Segen des Korns, durchzirbt vom unaufhörlichen Gesang der Grillen, und dunkelgrüne Sümpfe, ständig widerhallend vom fröhlichen Lärm der Frösche. Vor den kleinen grauen Fenstern, an denen die Arbeiter saßen, mit großen eisernen Harken das dichte Gestrüpp der Borstenbündel unermüdlich kämmend und die trockenen Staubwölkchen schluckend, die jedes neue Bündel gebar, schossen die hurtigen Schwalben vorbei, tanzten die schillernden Sommerfliegen, schwebten weiße und bunte Falter einher, und durch die großen Luken des Daches drang das sieghafte Geschmetter der Lerchen. Die Arbeiter, die erst vor wenigen Monaten aus ihren freien Dörfern gekommen waren, geboren und groß geworden im süßen Atem des Heus, im Kalten des Schnees, im beizenden Geruch des Düngers, im schmetternden Lärm der Vögel, im ganzen wechselreichen Segen der Natur, die Arbeiter sahen durch die grauen Staubwölkchen Schwalbe, Schmetterlinge und Mückentanz und hatten Heimweh. Wenn die Lerchen trillerten, wurden sie unzufrieden. Früher hatten sie nicht gewusst, dass ein Gesetz befahl, für ihre Gesundheit zu sorgen, dass es ein Parlament in der Monarchie gab, dass in diesem Parlament Abgeordnete saßen, die selbst Arbeiter waren. Fremde Männer kamen, schrieben Plakate, veranstalteten Versammlungen, erklärten die Verfassung und die Fehler der Verfassung, lasen aus Zeitungen vor, redeten in allen Landessprachen. Sie waren lauter als die Lerchen und die Frösche. Die Arbeiter begannen zu streiken. In dieser Gegend war das der erste Streik. Er erschreckte die politischen Behörden. Sie waren seit Jahrzehnten gewohnt, gemächliche Volkszählungen zu veranstalten, den Geburtstag des Kaisers zu feiern, an den jährlichen Rekrutenaushebungen teilzunehmen und gleichlautende Berichte an die Statthalterei zu schicken. Hier und da verhaftete man russophile Ukrainer, einen orthodoxen Popen, Juden, die man beim Schmuggel von Tabak ertappte, und Spione. Seit Jahrzehnten reinigte man in dieser Gegend Borsten, schickte sie nach Mähren, Böhmen, Schlesien, in die Bürstenfabriken und bekam aus diesen Ländern fertige Bürsten. Seit Jahren husteten die Arbeiter, spuckten Blut, wurden krank und starben in den Spitälern. Aber sie streikten nicht. Nun musste man aus der weiteren Umgebung die Gendarmerieposten zusammenziehen und einen Bericht an die Statthalterei schicken. Diese setzte sich mit dem Armeekommando in Verbindung und das Armeekommando verständigte den Garnisonkommandanten. Die jüngeren Offiziere stellten sich vor, dass das Volk, das hieß die unterste Schicht der Zivilisten, Gleichberechtigung mit den Beamten, Adligen und Kommerzienräten verlangte. Sie war keinesfalls zu gewähren, wollte man eine Revolution vermeiden, und man wollte keine Revolution. Und man musste schießen, ehe es zu spät wurde. Der Major Zuglauer hielt eine kurze Rede, aus der all das klar hervorging. Viel angenehmer allerdings ist ein Krieg. Man ist kein Gendarmerie- und Polizeioffizier, aber es gibt vorläufig keinen Krieg. Befehl ist Befehl. Man wird unter Umständen mit gefälltem Bajonett vorgehen und Feuer kommandieren. Befehl ist Befehl. Er hindert vorläufig keinen Menschen, in Brodnitzers Lokal zu gehen und viel Geld zu gewinnen. Eines Tages verlor der Hauptmann Wagner viel Geld. Ein fremder Herr, früher aktiver Ulan mit klingendem Namen, Gutsbesitzer in Schlesien, gewann zwei Abende hintereinander, lieh dem Hauptmann Geld und wurde am dritten durch ein Telegramm nach Hause gerufen. Es waren im Ganzen 2000 Kronen. Eine Kleinigkeit für einen Kavalleristen, keine Kleinigkeit für einen Hauptmann der Jäger. Man hätte zu Schunjitzki gehen können, wenn man ihm nicht schon 300 schuldig gewesen wäre. Brodnitzer meinte: Herr Hauptmann, gebieten Sie nach Belieben über meine Unterschrift. Ja, sagte der Hauptmann, wer gibt so viel auf Ihre Unterschrift? Brodnitzer dachte eine Weile nach: Herr Kapturak. Kapturak erschien und sagte: Es handelt sich also um 2000 Kronen, rückzahlbar? Keine Ahnung. Viel Geld, Herr Hauptmann. Ich geb's wieder, erwiderte der Hauptmann. Wie? In welchen Raten? Sie wissen, dass man nur ein Drittel von der Gage pfänden darf, ferner, dass alle Herren bereits engagiert sind. Ich sehe keine Möglichkeit. Herr Brodnitzer, begann der Hauptmann. Herr Brodnitzer, begann Kapturak, als wäre Brodnitzer gar nicht anwesend, ist mir auch viel Geld schuldig. Ich könnte die gewünschte Summe hergeben, wenn jemand von Ihren Kameraden, der noch nicht engagiert ist, einspringen wollte, zum Beispiel der Herr Leutnant Trotter, er kommt von der Kavallerie, hat ein Pferd. Gut, sagte der Hauptmann, ich werde mit ihm sprechen. Und er weckte den Leutnant Trotter. Sie standen im langen, schmalen, dunklen Korridor des Hotels. Unterschreib schnell, flüsterte der Hauptmann. Dort warten Sie, Sie sehen, dass du nicht magst. Trotter unterschrieb. Komm sofort herunter, sagte Wagner, ich erwarte dich. An der kleinen Tür im Hintergrund, durch welche die ständigen Mieter des Hotels das Kaffeehaus zu betreten pflegten, blieb Karl Josef stehen. Er sah zum ersten Mal den neu eröffneten Spielsaal Brodnitzers. Er sah zum ersten Mal einen Spielsaal überhaupt. Rings um den Roulette-Tisch war ein dunkelgrüner Vorhang aus Rips gezogen. Hauptmann Wagner lüpfte den Vorhang und glitt hinüber in eine andere Welt. Karl Josef hörte das weiche, samtene Surren der Kugel. Er wagte nicht, den Vorhang zu heben. Am anderen Ende des Cafés, neben dem Straßeneingang, stand das Podium, und auf dem Podium wirbelte die unermüdliche Nachtigall aus Maria Hilf. An den Tischen spielte man. Die Karten fielen mit klatschenden Schlägen auf den falschen Marmor. Die Menschen stießen unverständliche Rufe aus. Sie sahen aus wie Uniformierte, alle in weißen Hemdsärmeln, ein sitzendes Regiment von Spielern. Die Röcke hingen über den Lehnen der Stühle. Sachte und gespenstisch schaukelten bei jeder Bewegung der Spieler die leeren Ärmel. Über den Köpfen lagerte eine dichte Gewitterwolke aus Zigarettenrauch. Die winzigen Köpfchen der Zigaretten erglommen rötlich und silbern im grauen Dunst und schickten immer neue bläuliche Nebelnahrung zur dichten Gewitterwolke empor. Und unter der sichtbaren Wolke von Rauch schien eine zweite aus Lärm zu lagern. Eine brausende, brummende, summende Wolke. Schloss man die Augen, so konnte man glauben, eine ungeheure Schar von Heuschrecken sei mit schrecklichem Gesang über die sitzenden Menschen losgelassen worden. Hauptmann Wagner kam völlig verwandelt durch den Vorhang ins Café zurück. Seine Augen lagen in violetten Höhlen. Über seinen Mund hing struppig der braune Schnurrbart, dessen eine Hälfte seltsamerweise verkürzt erschien. Und am Kinn standen die rötlichen Bartstoppeln, ein üppiges kleines Feld von winzigen Lanzen. »Wo bist du, Trotter?« rief der Hauptmann, obwohl er Brust an Brust vor dem Leutnant stand. 200 verloren«, rief er dies. »Verfluchte Rot, es ist aus mit meinem Glück im Roulette. Man muss es anders versuchen.« Und er schleppte Trotter zu den Kartentischen. Kapturak und Brodnitzer erhoben sich. »Gewonnen?« fragte Kapturak, denn er sah, dass der Hauptmann verloren hatte. »Verloren, verloren!« brüllte der Hauptmann. »Schade, schade«, sagte Kapturak. »Sehen Sie zum Beispiel mich, wie oft habe ich schon gewonnen und verloren. Sehen Sie, alles hatte ich schon verloren, alles habe ich wieder gewonnen. Nicht immer beim selben Spiel bleiben, nur nicht immer beim selben Spiel bleiben, das ist die Hauptsache.« Hauptmann Wagner hakte den Rockkragen auf, die gewöhnliche bräunliche Röte kehrte wieder in sein Gesicht, sein Schnurrbart ordnete sich gleichsam von selbst, er schlug Trotter auf den Rücken. »Du hast doch nie eine Karte angerührt.« Ach, er liebte die Karten. Manchmal kamen jene, die er gerufen hatte, zu ihm, und manchmal flohen sie ihn. Er liebte es, wenn seine tollen Wünsche den Fliehenden nachgaloppierten und sie endlich, endlich zur Umkehr zwangen. Manchmal freilich waren die Flüchtigen schneller und die Wünsche des Hauptmanns mussten ermattet umkehren. Im Laufe der Jahre hatte der Hauptmann einen schwer übersichtlichen, äußerst verworrenen Kriegsplan ersonnen, in dem keine Methode, das Glück zu zwingen, außer Acht gelassen war. Und also begann der Hauptmann, sobald er sich an den Spieltisch setzte, so eifrig zu arbeiten wie ein ganzer Generalstab. Und während sein Gehirn diese übermenschliche Leistung vollbrachte, zogen durch sein Herz Gluten und Fröste, Hoffnungen und Schmerzen, Jubel und Bitterkeit. Er spielte fast immer Baccarat, obwohl es nicht nur zu den verbotenen Spielen, sondern auch zu den Verpönten gehörte. Was aber sollten ihm die Spiele, bei denen man rechnen musste und überlegen, in einer vernünftigen Art rechnen und überlegen, wenn seine Spekulationen schon an das Unerrechenbare und Unerklärliche rührten, es enthüllten und häufig sogar bezwangen? Nein, er wollte unmittelbar mit den Rätseln des Geschicks kämpfen und sie auflösen. Und er setzte sich zum Baccarat und er gewann in der Tat. Und er hatte 3 9 und 3 8 hintereinander, während Trotter lauter Buben und Könige bekam, Kapturak nur 2x4 und 5er. Und da vergaß sich der Hauptmann Wagner. Und obwohl es zu seinen Grundsätzen gehörte, das Glück nicht merken zu lassen, dass man seiner sicher sei, verdreifachte er plötzlich den Einsatz, denn er hoffte, den Wechsel heute noch hereinzukriegen. Und hier begann das Unheil. Der Hauptmann verlor. Und Trotter hatte gar nicht aufgehört zu verlieren. Schließlich gewann Kapturak 500 Kronen. Der Hauptmann musste einen neuen Schuldschein unterschreiben. Wagner und Trotter standen auf. Sie fingen an, Cognac mit 90-Grädigem zu mischen und diesen wieder mit Okoyema-Bier. Der Hauptmann Wagner schämte sich seiner Niederlage, nicht anders als ein General, der besiegt aus einer Schlacht hervorgeht, zu der er einen Freund geladen hat, um den Sieg mit ihm zu teilen. Der Leutnant aber teilte die Scham des Hauptmanns. Und beide wussten, dass sie einander unmöglich, ohne Alkohol, in die Augen sehen konnten. Sie tranken langsam, in kleinen, regelmäßigen Schlucken. »Auf dein Wohl«, sagte der Hauptmann. »Auf dein Wohl«, sagte Trotter. So oft sie diese Wünsche wiederholten, schauten sie sich mutig an und bewiesen einander, dass ihnen ihr Unheil gleichgültig war. Plötzlich aber schien es dem Leutnant, dass der Hauptmann, sein bester Freund, der unglücklichste Mann auf dieser Erde sei. Und er fing an, bitterlich zu weinen. »Warum weinst du?« fragte der Hauptmann, und auch seine Lippen bebten schon. »Über dich, über dich«, sagte Trotter, »mein armer Freund.« Und sie verloren sich teils in stummen, teils in wortreichen Wehklagen. In Hauptmann Wagners Erinnerung tauchte ein alter Plan auf. »Verkauf mir dein Pferd!« »Ich schenk's dir«, sagte Trotter gerührt. »Ein Geschenk darf man nicht verkaufen, auch nicht vorübergehend«, dachte der Hauptmann und sagte, »nein, verkaufen!« »Nimm's dir«, flehte Trotter. »Ich zahl's«, beharrte der Hauptmann. So stritten sie einige Minuten. Schließlich erhob sich der Hauptmann, taumelte ein wenig und schrie, »Ich befehle Ihnen, es mir zu verkaufen!« »Jawohl, Herr Hauptmann«, sagte Trotter mechanisch. »Ich habe kein Geld«, lallte der Hauptmann, setzte sich und wurde wieder gütig. »Das macht nichts, ich schenk dir's.« »Nein, justament nicht, ich will's auch gar nicht mehr kaufen, wenn ich nur Geld hätte.« »Ich kann's einem anderen verkaufen«, sagte Trotter. Er leuchtete vor Freude über diesen ungewöhnlichen Einfall. »Famos«, rief der Hauptmann. »Aber wem?« »Schunjitzki zum Beispiel.« »Famos«, wiederholte der Hauptmann. »Ich bin ihm 500 Kronen schuldig.« »Ich übernehme sie«, sagte Trotter. Weil er getrunken hatte, war sein Herz erfüllt von Mitleid für den Hauptmann. Dieser arme Kamerad musste gerettet werden. Er befand sich in großer Gefahr. »Zahlen!« ruft der Hauptmann. Er umarmt den Leutnant. Er drückt ihn lange und herzlich an die Brust. »Also mit Gott!« sagt er, die Augen voller Tränen. Trotter erreichte den Eingang zum neuen Schloss in dem Augenblick, in dem Schunjitzki gestiefelt und die Peitsche in der Hand sein sommerliches Gefährt besteigen wollte. Er bemerkte die falsche rötliche Frische im hageren und unrasierten Gesicht des Leutnants, die Schminke der Trinker. Sie lag über der wirklichen Blässe des Angesichts, wie der Widerschein einer roten Lampe über einem weißen Tisch. »Er geht zugrunde«, dachte Schunjitzki. »Ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen«, sagte Trotter. »Wollen Sie mein Pferd?« Die Frage erschreckte ihn selbst. Auf einmal wurde es ihm schwer zu sprechen. »Sie reiten nicht gern, ich weiß es. Sie sind ja auch von der Kavallerie weg, na ja? Es ist Ihnen also einfach unsympathisch, sich um das Tier zu sorgen, da Sie es doch nicht gern benützen, na ja? Aber es könnte Ihnen doch leid tun.« »Nein«, sagte Trotter. Er wollte nichts verheimlichen. »Ich brauche Geld. Um es klar zu sagen, ich habe für einen Kameraden gebürgt, eine große Summe. Der Betreffende ist Ihnen schon Geld schuldig.« »Aber er geht Sie nichts an«, sagte Schunjitzki. »In diesem Zusammenhang geht er Sie gar nichts an. Sie werden mir nächstens zurückzahlen, das ist eine Kleinigkeit. Sehen Sie, ich bin reich. Man nennt das reich. Ich habe keine Beziehung zum Geld. Wenn Sie mich um einen Schnaps bitten, es ist genau das Gleiche. Sehen Sie doch, was für Umstände. Sehen Sie.« Und Schunjitzki streckte die Hand gegen den Horizont aus und beschrieb einen Halbkreis. »All diese Wälder gehören mir. Es ist ganz unwichtig. Nur um Ihnen Gewissensbisse zu ersparen. Ich bin jedem dankbar, der mir etwas abnimmt. Nein, lächerlich, spielt keine Rolle. Es ist schade, dass wir so viele Worte verlieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ich kaufe Ihr Pferd und lasse es Ihnen ein Jahr. Nach einem Jahr gehört es mir.« Es ist deutlich, dass Schunjitzki ungeduldig wird. »Übrigens muss das Bataillon bald ausrücken, die Sonne steigt rastlos höher, der volle Tag ist da.« Trotter hastete der Kaserne zu. In einer halben Stunde war das Bataillon gestellt, er hatte keine Zeit mehr, sich zu rasieren. Major Zuglauer kam gegen 11 Uhr. Er liebte keine unrasierten Zugskommandanten. Das Einzige, worauf er im Laufe der Jahre, in denen er Grenzdienst tat, noch Acht zu geben gelernt hatte, waren Sauberkeit und Adjustierung im Dienst. Nun, es war zu spät. Man lief in die Kaserne, man war wenigstens nüchtern geworden. Man traf Hauptmann Wagner vor versammelter Kompanie. »Ja, erledigt«, sagte man hastig, und man stellte sich vor seinen Zug und man kommandierte »Doppelrein, rechts, um, Marsch!« Der Säbel blitzte, die Trompeten bliesen, das Bataillon rückte aus. Hauptmann Wagner bezahlte heute die sogenannte Erfrischung in der Grenzschenke. Man hatte eine halbe Stunde Zeit, 2,93-Grädige zu trinken. Hauptmann Wagner wusste ganz genau, dass er angefangen hatte, sein Glück in die Hand zu bekommen. Er lenkte es jetzt ganz allein. Heute Nachmittag 2500 Kronen. Man gab 1500 sofort zurück und setzte sich ganz ruhig, ganz sorglos, ganz wie ein reicher Mann zum Baccarat. Man übernahm die Bank, man mischte selbst und zwar mit der linken Hand. Vielleicht bezahlte man vorläufig nur 1000 und setzte sich mit ganzen 1500 ganz ruhig, ganz sorglos, ganz wie ein reicher Mann zum Spiel, und zwar mit 500 zum Roulette und mit 1000 zum Back, das wäre noch besser. »Anschreiben für Hauptmann Wagner«, rief er zum Schanktisch, und man erhob sich, die Rast war beendet und die Feldübungen sollten beginnen. Glücklicherweise verschwand Major Zuglauer heute schon nach einer halben Stunde. Hauptmann Wagner übergab das Kommando dem Oberleutnant Zander und ritt schleunigst zu Brodnitze. Er erkundigte sich, ob er am Nachmittag gegen 4 Uhr auf Mitspieler rechnen könnte. Jawohl, kein Zweifel, aber alles ließ sich großartig an. Er blieb. Gegen 3 Uhr Nachmittag kamen die ersten Spieler. Hauptmann Wagner begann zu zittern, wenn dieser Trotter ihn im Stich ließ und zum Beispiel erst morgen das Geld brachte. Dann waren vielleicht schon alle Chancen vorbei. Einen so guten Tag wie heute erwischte man vielleicht niemals mehr. Je mehr Zeit verging, desto grimmiger dachte Hauptmann Wagner von dem säumigen Leutnant Trotter. Er kam nicht, der junge Schuft. Der Zeiger an der Wanduhr rückte unermüdlich vor und Trotter kam nicht. Doch, er kommt. Die Tür geht auf und Wagners Augen leuchten. Er gibt Trotter gar nicht die Hand, seine Finger zittern, alle Finger gleichen ungeduldigen Räubern. Im nächsten Augenblick pressen sie schon einen herrlichen, knisternden Umschlag. »Setz dich«, befahl der Hauptmann, »in einer halben Stunde spätestens siehst du mich wieder.« und er verschwand hinter dem grünen Vorhang. Die halbe Stunde verging. Noch eine Stunde und noch eine. Es war schon Abend. Die Lichter brannten. Der Hauptmann Wagner kam langsam näher. Er war höchstens noch an seiner Uniform zu erkennen. Und auch diese hatte sich verändert. Ihre Knöpfe standen offen. Aus dem Kragen ragte das schwarze Halsband aus Kautschuk. Der Säbelgriff steckte unter dem Rock. Die Taschen blähten sich und Zigarrenasche lag verstreut auf der Bluse. Auf dem Kopf des Hauptmanns ringelten sich die Haare des braunen, zerstörten Scheitels und unter dem zerzausten Schnurrbart standen die Lippen offen. Der Hauptmann röchelte alles und setzte sich. Sie hatten einander nichts mehr zu sagen. Ein paar Mal machte Trotter den Versuch, eine Frage zu tun. Wagner bat mit ausgestreckter Hand und gleichsam ausgestreckten Augen um Stille. Dann erhob er sich. Er ordnete seine Uniform. Er sah ein, dass sein Leben keinen Zweck mehr hatte. Er ging jetzt hin, um endlich Schluss zu machen. »Leb wohl«, sagte er feierlich und ging. Draußen aber umfächelte ihn ein gütiger, schon sommerlicher Abend mit 100.000 Sternen und 100 Wohlgerüchen. Es war schließlich leichter, nie mehr zu spielen, als nie mehr zu leben. Und er gab sich sein Ehrenwort, dass er nie mehr spielen würde, lieber verrecken, als eine Karte anrühren. Nie mehr! Nie mehr war eine lange Zeit. Man kürzte sie ab, man sagte sich, bis zum 31. August kein Spiel. Dann wird man ja sehen. Also, Ehrenwort, Hauptmann Wagner. Und mit frisch gesäubertem Gewissen, stolz auf seine Festigkeit und froh über das Leben, das er sich soeben selbst gerettet hat, geht der Hauptmann Wagner zu Schunjitzki. Schunjitzki steht an der Tür. Er kennt den Hauptmann lange genug, um auf den ersten Blick zu sehen, dass Wagner viel verloren und wieder einmal den Entschluss gefasst hat, kein Spiel mehr anzurühren. Und er ruft, wo haben Sie den Trotter gelassen? Nicht gesehen. Alles? Der Hauptmann senkt den Kopf, schaut auf seine Stiefelspitzen und sagt, ich habe mein Ehrenwort gegeben. Ausgezeichnet, sagt Schunjitzki. Es ist Zeit. Er ist entschlossen, den Leutnant Trotter von der Freundschaft mit dem irrsinnigen Wagner zu befreien. Weg mit ihm, denkt Schunjitzki. Man wird ihn vorläufig für ein paar Tage in Urlaub schicken. Mit Walli. Und er fährt in die Stadt. Ja, sagt Trotter ohne Zögern. Er hat Angst vor Wien und vor der Reise mit einer Frau. Aber er muss fahren.